Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Liebe Krimi-Fans, heute, am letzten Samstag des Monats, steht wieder eine Folge aus der RIAS-Reihe »Es geschah in Berlin« auf dem Programm. Es ist die 370. aus dem Jahr 1965. Der Titel »Teure Reise nach Italia« verrät schon, worum es geht. Eine heiß ersehnte Urlaubsreise, die voller Tücken steckt. Wie immer in der Sendereihe gibt Kommissar Z. gute Ratschläge. Diesmal, wie der Bürger vermeidet, übelgesinnten Profiteuren des Tourismusbooms in die Falle zu gehen. Im Anschluss an das Hörspiel blicken wir schon einmal auf die Krimis im September. Zum Beispiel auf die nächste Folge von »Es geschah in Berlin«. Doch zunächst »Teure Reise nach Italia«. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Also, wenn man es ganz genau nimmt, Herr Kommissar, dann hätte uns diese ganze Geschichte wahrscheinlich nie passieren können, wenn mein Mann und ich nicht geheiratet hätten. Wieso das bitte? Naja, damals, vor 3 Jahren, da hatten wir uns immer gewünscht, unsere Hochzeitsreise, die machen wir nach Italien. Ach so, ja. Naja, in meiner Familie ist das geradezu Tradition. Meine Eltern haben ihre Hochzeitsreise nach Italien gemacht, ja. Meine Großeltern und meine Urgroßeltern auf beiden Seiten auch. Ja, ja, früher war das ja bei vielen Leuten eine Selbstverständlichkeit. Heute fahren bekanntlich manche Menschen erst nach Italien, um dann zu heiraten oder doch sowas Ähnliches zu erleben. Ja, das ist ja nur auch wieder Geschmackssache. Und jedenfalls, wir wollten unsere Hochzeitsreise dahin machen. Wie das manchmal so ist, es hat nicht so geklappt. Wir kriegten dann bald eine Wohnung und da ging das ganze Geld drauf für Anschaffungen. Ja. Ein Jahr später kam dann unser Bernd an. 2 Jahre ist der Kleine jetzt, ein süßer Junge, sag ich Ihnen. Ja, ja, das glaube ich Ihnen. Ja, und? Ja, da war dann natürlich zunächst mal wieder nichts mit unserer verspäteten Hochzeitsreise. Aber dann kommt mein Mann eines Tages nach Hause. Dem Gott verrechte Gunst der Weisen, den schickt er in die weite Welt. Was ist denn mit dir los, Hans? Hast du getrunken? Nein, noch nicht. Das spare ich mir auf bis zum ersten Glas Chianti. Dann wirst du wohl zum Anti-Alkoholiker werden. Oh, denkst du, Schnurpsel, denkst du. Hier, hör mal zu. Italien auch mit kleiner Kasse. Sensationell billige Familienreisen. Komfortabelste Unterbringung in besten Hotels. Volle Pension bei erstklassiger Küche. Begrenzter Teilnehmerkreis. Interessenten melden sich sofort beim Reisebüro Cosmobal. Na, was sagst du dazu? Naja. Das schreiben wir doch sofort mal hin. Du, und dann ist aber unsere Hochzeitsreise dieses Jahr fällig. Wir haben dann auch gleich geschrieben und ziemlich umgehend Antwort bekommen. Es war tatsächlich sehr preiswert und da haben wir dann abgeschlossen. Ja, ja. Wir mussten 325 Mark anzahlen und das konnten wir ja auch. Wir hatten das ganze letzte Jahr schon darauf gespart und hatten damit gerechnet, dass wir nächstes Jahr endlich nach Italien kommen würden. Ja, ja. Und durch dieses Reisebüro, da konnten wir schon dieses Jahr fahren. Ach du, ich kann es kaum noch aushalten, bis es endlich losgeht. Na, bis morgen früh wirst du dich doch wohl noch beherrschen können. Na, das weiß ich nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Ja, ja, der Chianti-Wein, der lädt uns alle ein. Hans! Ja, Schnupsel? Nehmen wir morgen früh eine Taxi zum Bahnhof? Na, das ist doch Ehrensache, Mädchen. Ich wollte erst eine Kutsche bestellen, mit dem Schimmel gespannt, aber die armen Viecher hatten Husten. Ach, du bist mal wieder albern, Hans. So, haben wir jetzt alles, meine Herrschaften? Na, geben Sie mal die Reisetasche her, junge Frau. Ja. Die stelle ich hier vorne hin, zu mir. Ja, danke schön. Und der Koffer hier, kommt der noch hinten rein? Ach, noch einer. Den habe ich ja nicht gesehen. Na, Sie nehmen ja ganz schön was mit. Ja, den stecken wir auch noch hinten rein. So, ja, so jetzt schon. Ja, dann könnten wir einsteigen, meine Herrschaften. Hm. Nimmst du mir mal einen Moment den Bernd ab, Hans? Ja, komm, mein Kleiner. Ups. So, jetzt kannst du mir wiedergeben. So, geh mal zu Mama. So. So, nochmal ein Blick zurück. Ist der Milch auch abbestellt, Kühlschrank ausgeschaltet, Jassan zugedreht? Ja, ist alles erledigt. Und wo geht's nur hin? Nach Italien. Na, so weit weg, der Herrschaften wollen nicht fahren können. Na, dann fahren Sie mal erst zum Bahnhof Zoo. Na, das lässt sich schon eher machen. So, also nach Italien wollen Sie? Ja, endlich. Na, hoffentlich gefällt's Ihnen. Vor allen Dingen auch Ihren Mann. Ich war mal da mit meiner Tochter, die ist 19. Ich kann Ihnen sagen, einmal und nicht wieder. Die ganzen Papas da und die Jallis. Am besten nehmen Sie Ihren kleinen Huckepack, Jungfrau. Dann haben Sie wenigstens Ruhe. Na, da mache ich mir keine Sorgen. Zum Anbändeln gehören ja schließlich zwei, nicht? Ja, dann bin ich ja auch noch da, nicht? Na ja, Sie werden ja sehen. Gibt ja auch Ausnahmen. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und eine gute Reise. Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante, die Türen schließen. Bitte zurücktreten von der Bahnsteigkante. Nö. Wieso? Du bist so still. Ja? Ach wo. Nee, weißt du, ich denke bloß, da freut man sich so lange auf so eine Reise. Dabei weiß man nie, ob dann auch alles wirklich so schön sein wird, wie man sich erst vorgestellt hat. Wie kommst du denn darauf? Meine bloß. Ja, natürlich wird alles schön. Warum denn nicht? Ja, die Reise selber vielleicht, aber es hängt ja noch mehr daran. Man lässt seine Wohnung zurück. Bei dem, was heutzutage alles passiert. Vielleicht kommt man nach Hause und dann sieht man, es ist eingebrochen worden. Das ist doch Unsinn, dass du dir jetzt solche Gedanken machst. Ja, hoffentlich. Aber, ja, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich, es ist besser, man freut sich nicht zu sehr. Hat dich etwa der Taxifahrer so umgewandelt, Hans? Hast du vielleicht Angst vor den jungen Italienern, dass die deiner Frau gefährlich werden könnten? Ah, wenn ich das erleben würde, na, dann finde ich aber schnell auch eine andere. Und du bist ja reizend. So schnell würdest du kapitulieren, was? Nennst du das kapitulieren? Ich würde es eher als Gegenangriff bezeichnen. Wenn wir mal bloß erst in München wären. In München sollten wir umsteigen. Aha, ja. Ja, also jedenfalls zum ersten Mal. In Italien hatten wir das dann noch zweimal vor uns. Ja. Aber was uns dann in München passiert ist, das sah beinahe so aus, als sollte mein Mann recht behalten mit seinen trüben Gedanken. In München auf dem Hauptbahnhof, also da war ein unwahrscheinlicher Betrieb. Nun komm doch schon, Hans. Wir müssen ja ganz rüber zum übernächsten Bahnsteig. Ja, entschuldige schon, Schnurzel. Aber du siehst doch, dass ich mich abschleppen muss mit dem ganzen Gepäck. Ja, und ich hab den Jungen. Soll ich da vielleicht auch noch einen Koffer nehmen? Ja, das hat ja auch keiner behauptet, aber ich kann ja auch nicht rennen mit so viel Zeug am Hals, nicht wahr? Ach, warum haben wir nicht weniger mitgenommen? Ach, du machst mir Spaß, Schnurzel. Wer wollte denn den grünen Koffer noch mitnehmen, du oder ich? Ja, ist ja nun schon gut, Hans. Wir müssen uns ja bloß beeilen. Es tut mir leid. Ich muss mich erst mal einen Moment verpusten. Na, dann sehe ich schwarz. Wir verpassen noch den Zug. Entschuldigen Sie, kann ich Ihnen vielleicht behilflich sein? Ach, das ist ja rührend. Bitte Sie, wenn man schon Landsleute trifft. Sie sind doch aus Berlin, ja? Ja, und wie? Merkt man doch gleich. Kommen Sie, ich nehme Ihnen den Koffer ab. Ach, wollen Sie wirklich? Das ist nett von Ihnen. Zu welchem Zug müssen Sie denn? Bahnsteig 3. Ah, es geht nach Italien. Ja. Ja, schön, nicht? Waren Sie schon mal da? Ach, mehr als einmal. Ja, nur geh doch schon mal voraus mit dem Kind und such uns noch einen Platz. Hallo? Hans? Hallo? Hier! Hans, hier! Da bist du ja. Kannst du meinen Koffer durchs Fenster reinnehmen? Ja, ja, natürlich. Gib nur her. Wo hast du denn den jungen Mann? Wieso? Nanu? Wo ist denn der geblieben? Nimm mal schon das andere Gepäck rein, ja? Hm. So. So, jetzt den noch. Hm. Ach, der wird uns schon noch finden, der junge Mann. Du, und wenn er uns nicht findet und der Zug fährt ab, dann willst du ihn nicht lieber suchen gehen? Ja, schön, also dann gehe ich ihn jetzt suchen. Er kann ja nur hier auf dem Bahnsteig sein, Hans. Wir haben ihm doch gesagt, dass wir hierher müssen. War er noch nicht hier? Wo? Bis jetzt noch nicht. Ja, das ist aber komisch. Also, ich habe ihn nirgendwo gesehen. Du, der wird doch nicht auf und davon sein mit unserem Koffer. Das wäre ja entsetzlich, Hans. Ach, hättest du mal lieber den Jungen in den Arm gedrückt und dafür selber einen Koffer genommen. Hans, wie kannst du denn sowas sagen? Wäre der lieber das Kind ist weg? Ach, das wäre nicht weg. Das hätte er schön zurückgebracht. Was soll er denn damit? Der hat's doch nur auf den Koffer abgesehen. Es war fürchterlich, Herr Kommissar. Ich musste wieder raus aus dem Zug, mit dem Jungen und dem einen Koffer. Das andere Gepäck stand ja noch draußen. Ja. Dann ist mein Mann noch mal überall rumgelaufen. Aber es war schon so, wir waren da offenbar auf einen Gauner reingefallen. Ja. Haben Sie denn gleich Anzeige erstattet? Ja, natürlich. Konnten Sie den Mann beschreiben? Ja, freilich. Es sah ja so reizend aus und niemals hätte ich dem zugetraut, dass er sowas machen würde. Ja. Man traut leider manchen Menschen nichts Übles zu, bis man das Gegenteil gemerkt hat. Hat die Bahnhofswache in München die Anzeige aufgenommen? Ja, aber die haben uns nicht viel Hoffnung gemacht. Naja, natürlich nicht. Das ist ja auch schwer. Es sei denn, dieser junge Bursche macht ein Geschäft daraus, anderen als angeblich hilfsbereiter Gepäck zu entwenden. Und wenn sich solche Anzeigen dann häufen, dann besteht eher eine Möglichkeit, ihn zu fassen. Aber man kann ihm niemals vorsichtig genug sein. Fremden Leuten sollte man in keinem Fall sein Gepäck anvertrauen. Tja, aber ein Gepäckträger war nicht zu haben, Herr Kommissar. Der Bahnhof war ja so voll. Naja, das mag schon sein, aber ist es da nicht besser? Man versäumt den Anschluss. Ist das nicht der geringere Verlust? Sicher. Hinterher haben wir uns das auch gesagt. Und den Anschluss, den hatten wir natürlich ohnehin verpasst. Wir konnten erst in 5 Stunden weiter. Traurig, Schnurpsel? Ja, natürlich. Ist doch auch scheußlich. Sicher. Aber es hilft ja nichts. Na eben, hilft ja nichts. Weißt du, wir wollen uns deshalb nicht die ganze Freude verderben lassen. Nein, nein, hast schon recht. Hoffentlich kriegen wir jetzt da wenigstens Anschluss. Ich sagte ja schon, Herr Kommissar, wir sollten dann in Italien auch noch 2-mal umsteigen. Ja. Das erste Mal ging es gerade noch einigermaßen. Verspätung hatten wir natürlich trotzdem reichlich. Als wir dann an der vorletzten Station ankamen, da sollten wir nochmal umsteigen in einen Zubringerbus. Hm. Da war der Bus natürlich längst weg. Naja, das hätten wir uns ja eigentlich denken können. Hoffentlich müssen wir hier nicht etwa übernachten. Wäre das so schlimm? Schlimm. Schlimm ist zu viel gesagt, aber die Nacht, die wir in unserem Hotel versäumen, müssen wir doch auf jeden Fall bezahlen, nicht wahr? Da kostet die eine Nacht dann das Doppelte. Weißt du, was du mal zu Hause gesagt hast, Hans? Im Urlaub soll man nicht mit jeder Mark rechnen. Ja, da wusste ich allerdings noch nicht, dass ich schon auf der Fahrt einen Koffer loswerden würde. Da müssen wir uns doch wenigstens einen Teil der Sachen hier neu kaufen, die da drin waren. Vielleicht können wir erst mal irgendwo fragen, ob noch ein Bus fährt. Wo wollen Sie denn hin, bitte? Wie? Ach so, ja, wir müssen über Riccione in einen Nachbarort. Da haben wir Hotelzimmer. So, na, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Da fährt heute noch 2-mal ein Bus. Na, siehst du? Das ist ja fein. Sind Sie auch hier in Urlaub? Ja, oder sagen wir mal, ich war. Meine Zeit ist leider zu Ende. Ich fahre heute Abend noch zurück. Und hat's Ihnen gefallen? Ja. Großartig. Na, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich komme jedes Jahr. Aha. Ist wohl ein bisschen teuer hier, wie? No. Na, Hotelzimmer und Pension haben wir ja sehr preiswert. Also teuer, wissen Sie, man muss halt manchmal ein bisschen aufpassen, nicht? Aber schließlich gibt es ja überall Leute, die versuchen, einen aufs Kreuz zu legen. Aha. Haben Sie sich Devisen mitgebracht? Nein, ich will erst hier einwechseln. So, also das ist nicht gut. Besser, man wechselt bei uns in Deutschland ein. Also ich mache das immer so. Da behalte ich jedes Mal was übrig. Diesmal habe ich sogar extra viel, das ich wieder mitnehmen muss. Ja, manchmal wechsle ich auch hier einen Landsmann ein. Also, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen schon meine Lire zur Verfügung stellen. Ach, das wäre ja nett. Na ja, wenn ich Ihnen helfen kann, da kriegen Sie es zu einem weitaus besseren Kurs. Ist sie jemand, die ausnimmt? Der Mann hat hübsch geredet. Am nächsten Tag haben wir festgestellt, dass er uns ausgenommen hat. Wir sind richtig reingefallen mit dem Kurs, den er uns berechnet hat. Ja, sehen Sie, das ist auch wieder so ein Punkt, bei dem man immer wieder warnen muss. Man sollte niemals auf der Straße, in Kaffeehäusern, in Bahnhofsvorhallen und dergleichen bei Fremden Geld einwechseln. Es gibt überall Leute, die sich ein kleines oder sogar ein großes Gewerbe draus machen, die Vertrauensseligkeit anderer und gerade Reisender auszunutzen. Also Vorsicht vor sogenannten wilden Geldwechseln. Wenn es nicht gerade ein Deutscher gewesen wäre, Herr Kommissar. Naja, ich weiß. Bei einem Ausländer, also in diesem Fall bei einem Einheimischen des fremden Landes, da ist man immer noch ein bisschen skeptisch. Aber leider findet man in all unseren Nachbarländern immer wieder skrupellose Landsleute, die als Nutznießer der Reisekonjunktur auf solche Weise hübsche Geschäfte machen. Vielleicht war es in Ihrem Fall kein gewerbsmäßiger Betrüger, aber bedenken Sie mal, wie beinahe unmöglich es für uns ist, solche Leute zu fassen. Herr Kommissar, ehrlich gesagt, das war ja noch nicht das Schlimmste auf unserer Reise. Wir kommen also endlich in unserem Ferienort an. Ich möchte mal wissen, ob es noch irgendwo auf der Welt einen halbwegs zivilisierten Ort gibt ohne Musikbox. Na, wenigstens sind wir endlich am Ziel, Hans. Ja, nur aber nicht wie hin zu unserem Hotel. Casa Capriziano. Ist eigentlich ein hübscher Name. Naja, hoffentlich ist alles andere auch so hübsch an dem Haus. Buongiorno. Ja, Abend, wir hatten hier ein Zimmer bestellt. Una Camera due Letti. Konpensione completa. Signore, Sie sprechen können ruhig Deutsch. Ach so, ja. Ja, also wir hatten ein Doppelzimmer bestellt. Das heißt, es ist für uns reserviert worden durch die Reisevermittlung Cosmobile. Ihr Name, Signore? Halbig. Hans Halbig. Hans Halbig. Signore Halbig. No, Signore. Das muss abend ein Versehen. Aber nicht doch. Wir sollten heute früh schon ankommen. Vielleicht liegt das daran. Bitte sehen Sie doch noch mal nach. Signore, ich habe aber nicht Zimmer für Sie. Das kann doch gar nicht sein. Schauen Sie mal, hier ist die Bestätigung vom Reisebüro, von der Firma Cosmobile. Moment, Signore. Bitte. Du, das hat uns ja gerade noch gefehlt, dass die jetzt kein Zimmer für uns freigehalten haben. Das ist ja eine schöne Schlamperei. Na, du warst zuerst mal ab, Schnurzel. Ach du, guck mal, jetzt kommt er mit dem Chef anscheinend mir. Na, bei dem werde ich doch wohl noch ein Bett für uns kriegen. Signora, Signore, Luigi Capriziano, ich höre, Sie wollten ein Zimmer bei mir. Ja, eins, ein Doppelzimmer, es ist reserviert. Bedauere, Signore, nichts ist reserviert. Aber schauen Sie mal, wir haben doch hier die Bestätigung von Cosmobile, von der Reisevermittlung. Doppelzimmer, volle Pension, Pauschalpreis. No. Firma Cosmobile hat gefragt, ich weiß nicht wann, Januar hier bei mir, ob wir können zur Verfügung Zimmer. Habe ich geschrieben, Sie, aber dann von Cosmobile nie mehr gehört. Gar nichts. Kein reserviert, Signore. Bedauere. Na, das ist ja ein Ding. Haben Sie wenigstens so noch ein Zimmer frei? Bedauere, Signore. Mein Haus ist voll bis unter die Dach. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen doch noch irgendwo unterkommen. Ja, sie, Signora. Vielleicht, Sie versuchen ein anderes Hotel vielleicht. Es wird sehr schwer sein. Viel Touristik zu dieser Zeit. Versuchen Sie doch bitte Fragen bei Hotel Cittadelli. Cittadelli? Ja, es geht hier gleich um die Ecke. Ich zeige Ihnen. Sie, Signora. Da haben Sie ja wirklich eine ganze Sammlung von Pech gehabt. Das kann man wohl sagen, Herr Kommissar. Wie soll diese Reisevermittlung heißen? Cosmobile. Hier in Berlin? Nein, in München. Hier steht alles drauf. Mhm. Ja. Frank? Ja, Herr Zett. Kümmern Sie sich doch gleich mal darum und stellen Sie fest, ob über die Firma irgendetwas Besonderes bekannt ist. Ne? Ja, Herr Zett, ich glaube, das ist nicht mehr nötig. Wir hatten ja schon zwei ähnliche Fälle zu diesem sogenannten Reisebüro. So. Ja, diese Firma ist schon vor Monaten in Konkurs gegangen. Aha. In München selbst soll eine ganze Menge Anzeigen vorliegen. Also klarer Betrugsfall offenbar. Ja, zweifellos, Herr Zett. Tja, sehen Sie, was alles so möglich ist. Für diesen Punkt können wir natürlich eine Anzeige aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das noch einen Sinn hat, Herr Kommissar. Ja, also doch mindestens den Sinn, und dass den Betrügern das Handwerk gelegt werden kann. Ihnen ist jetzt damit natürlich nicht mehr geholfen, das verstehe ich schon. Und so meinten Sie das doch wohl, nicht? Naja, natürlich. Wir sind ja an immer mehr Schwierigkeiten gekommen dadurch. Wir haben dann endlich in dem Ort noch ein Zimmer bekommen, aber leider viel, viel teurer. Ja, ja. Bloß, was blieb uns schon übrig? Wir hatten ja keine Wahl mehr. Wir brauchten ja schließlich ein Dach über dem Kopf. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist. Du scheinst ja sehr gut geschlafen zu haben, Hans. Ja, du nicht? Na, es geht. Aber ich muss dich ja bewundern. Na, dass du mit allem so fertig wirst. Ach, weißt du, das sieht bloß so aus. In Wirklichkeit habe ich eine ziemliche Wut im Magen. Ja, was nützt das jetzt? Nun sind wir endlich mal hier, nun soll uns auch nichts mehr die Laune verderben, ne? Ja, aber wir kommen doch bei all dem nicht mehr mit unserem Geld aus, Hans. Ach, erst mal abwarten, Schnupsel. Wenn gar nicht anders, lasse ich mir eben von der Firma telegrafischen Vorschuss überweisen. Na, wir werden doch die lange Reise nicht bloß für anderthalb Wochen gemacht haben. Heute Mittag jedenfalls essen wir erst mal irgendwo was Gescheites. Du, und dann gehen wir an den Strand, ja? Gemacht! Was möchtest du denn haben? Wiener Schnitzel. Ah, Schnurzel, hier gibt's doch kein Wiener Schnitzel. Hier müssen wir schon irgendwas Italienisches essen. Ja, warte mal, ich suche was aus. Ah, ich weiß schon. Cameriere. Signor. Ja, wir hätten gern Celestina in Brodo. Due? Ja, zweimal. Und dann hätten wir gern Salz im Bocca alla Romana. Das auch zweimal. Due. Si, signor. Und bitte due, due Vino Rosso. Subito, signor. Sag mal, was hast du denn da jetzt Schreckliches bestellt? Gar nichts Schreckliches. Frittatensuppe und Schnitzel auf römische Art. Ach so. Du, guck mal, ganz ulkiges Publikum hier. Ja. Alle Preislagen. Na, du siehst sich einer das an. Was denn? Och Hans, seit wann denn so scheinheilig? Willst du vielleicht behaupten, du hättest noch nicht bemerkt, wie die Blonde da drüben mit dir kokettiert? Ja, hm? Ausgerechnet mit mir. Na, mich würdest du doch wohl nicht meinen, was? Dreh dich mal um, Schnupsel. Weshalb? Na, mach doch mal. Ja, und? Na, der Jüngling hinter uns, der ist nämlich gemeint. Na, guck dir das an, wie der die angrinst. Aha, jetzt versuch das auch bei dir noch. Wunderbar. Na, weißt du, jetzt musst du das gleich mitmachen. Oh, du lenk doch nicht so ab, mein Lieber. Wenn ich mich revanchieren will, warte ich lieber, bis wir am Strand sind. Hm? Schöner Strand, was? Nur, Papi. Na ja, ich weiß, ein bisschen viele Leute hier. Hm? Na komm, so, zum Papi. Papi. Na komm. Papi. Kannst du schön spielen. Sag mal, suchst du was Bestimmtes, Hans? Nö, wieso? Nur, ich frage. Nein. Vielleicht kommt's noch. Ach, nun fang ich schon wieder an. Du suchst wohl einen Grund, was? Warum soll ich ihn suchen? Da kommt da schon an der Grund. Ja, ja, schau nur, deine Blonde. Meine Blonde. Ja, willst du immer noch behaupten, der junge Italiener hinter uns im Lokal sei gemeint gewesen? Guten Tag. Guten Tag. Tag. Hoffentlich geht's ein ordentliches Stück weiter. Sei doch nicht so komisch. Ach, haben Sie was dagegen, wenn ich mich ein bisschen zu Ihnen setze? Aber bitte, bitte sehr, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ja, ich habe Sie heute zum ersten Mal gesehen. Sind Sie gerade erst angekommen? Ja. Aha. Wohnen Sie gut hier? Oh ja, wir wohnen im Zitadello. Mhm. Vornehm. Ich wohne in der Casa Capricciano. Ach, da sollten wir auch erst wohnen. Ja, ja, aber das Publikum dort, entsetzlich, was da so wohnt. Ja, natürlich von Ausnahmen abgesehen. Im weiteren Gespräch fand ich die Dame dann selber eigentlich auch recht nett. Hm. Es war eine Frau Gerti Hauf aus Wuppertal. Wir haben uns dann noch so nett unterhalten, dass wir für den Abend einen gemeinsamen Lokalbesuch verabredet haben. Hm. Die Dame kannte sich in dem Ort schon sehr gut aus. Hm. Wir waren dann in einem Restaurant, das hieß Silenzio. Also eins möchte ich nur wirklich mal wissen, woher diese Lokalität hier ihren Namen hat. Ja. Silenzio. Ja, sehr richtig. Aber es ist doch sonst sehr nett hier, ne? Ja. Ach ja, das finde ich auch. Aber trotzdem, wir müssen nur bald mal Schluss machen. Es ist schon spät und es ist ja auch nicht gerade ein billiges Pflaster. Wir sind dann aber noch eine ganze Weile geblieben. Ja. Und als die Rechnung kam, Also, das war wirklich ganz schön happig. Ich glaube, mein Mann hat einen richtigen Schreck bekommen. So. Ja, und zu allem Überfluss hatte die Dame ihr Portemonnaie vergessen. Sie bestand aber darauf, ihre Zeche selber zu bezahlen. Hm. Und da hat mein Mann ihr dann auf ihre Bitten hin noch 50 Mark geliehen. Die wollte sie uns am anderen Morgen gleich zurückbringen ins Hotel. Aha, und dann ist sie nicht gekommen. Sehr richtig. Also jetzt langt's mir aber bald. Das ist ja geradezu ein Witz, was wir hier alles erleben. Ja, ja, bloß keiner zum Lachen. Aber vielleicht kommt sie zum Strand. Sie kann ja verschlafen haben. Am Strand erschien sie dann aber auch nicht. Und jetzt war mein Mann richtig ärgerlich. Ja. Wir mussten ja schließlich sehr rechnen mit unserem Geld. Und da ist mein Mann dann zu dem Hotel der Dame gegangen. Oh, Signore, wir leider noch nicht zimmerfrei. Immer wieder gleich besessen. Ja, deshalb komme ich auch nicht. Ich wollte nur... Bei Ihnen wohnt doch eine Frau Gerti Hauf. Signora Hauf? Oh ja, aber nicht mehr. Signora ist heute ganz früh abgereist. Abgereist? Plötzlich, ja? Oh, no, no. Signora hat ihn nicht länger gemietet. Leider. War angenehmer Gast. Sehr angenehm. Sie können sich vorstellen, Herr Kommissar, wie uns da zumute war. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie hatten aber auch bald so ziemlich alle bösen Erfahrungen gemacht, die man mit anderen Menschen auf einer Reise machen kann. Na, immerhin, es wäre ja auch möglich, dass nun hier bei der Dame unglückliche Zufälle eine Rolle spielen, ne? Das haben wir auch gehofft. Eigentlich hoffen wir es noch. Ja. Mein Mann hatte sich im Hotel die Adresse der Dame geben lassen und hat ihr geschrieben. Ja, bis jetzt haben wir noch keine Antwort. Aha. Natürlich ist man gerade in der Urlaubsstimmung bereit, anderen aus einer Verlegenheit zu helfen. Und meistens hat man wohl auch keinen Grund, das zu bereuen. Eines allerdings müssen wir hier sagen, es gibt leider, leider auch ein paar Elemente, die sich auch das zunutze machen, die ihre Ferien sozusagen auf andere Leute Kosten machen. Also immer Vorsicht, wenn man in der Ferne von einem kaum näher Bekannten um ein Darlehen gebeten wird. Sie haben ja nun reichlich Erfahrung gesammelt während Ihrer Reise. Ja, mein Mann musste sich dann tatsächlich noch Geld schicken lassen von seiner Firma. Aber... Inzwischen sind wir ja nun wieder zu Hause. Ich war richtig froh, wie wir dann in der Taxe gesessen haben, vom Bahnhof zur Wohnung. Jetzt fehlt mir bloß noch eins, dass sie bei uns eingebrochen haben. Um Himmels Willen, Hans, sag doch nicht sowas. Na, das ist doch auch noch drin. Wir hätten nicht die Rollläden runterlassen sollen. Wenigstens hätten wir jemand haben müssen, der sie öfter mal aufzieht, wenn man verreist ist. Also, das war nun mal eine unnötige Sorge. Wir haben in unserer Wohnung alles in Ordnung vorgefunden. Na, immerhin hatte Ihr Mann recht. Leergelassene Wohnungen, die möglichen Einbrechern schon äußerlich allzu deutlich anzeigen, hier sind die Besitzer verreist, die sollte es besser nicht geben. In diesen Wochen und Monaten lauern überall Gauner und Spitzbuben. Das ist die Kehrseite der Ferienfreuden. Daran sollte man immer denken. Sie sind ja nun wenigstens gerüstet, wenn Sie das nächste Mal verreisen. Vieles lässt sich doch vermeiden. Man muss es nur nicht vergessen in der Freude und Vorfreude auf seinen Urlaub. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Peter Röske, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Werner Oehlschläger. Dieser weitere Fall trägt den Titel Teure Reise nach Italia. Als Sprecher darin hörten Sie Kurt Weizmann als Kommissar Z, sowie Hermann Wagner, Beate Haselnau, Helmut Ahner, Wolfgang Neusch, Karl Haas, Ruth Süßengut, Rudi Stark, Siegfried Dornbusch, Inge Landgut und andere. Eine Produktion des RIAS Berlin aus dem Jahr 1965.